als Kommunisant im Widerstand zur Rolle des antifaschistischen Intellektuellen bei Walter Benjamin, Stefan Rosinski, jetzt Geschäftsführer des Volkstheater Rostock. Davor und in dieser Eigenschaft habe ich ihn in vielen Disputen, eigentlich mehr anderer Natur, aber auch politischer Dispute, schätzen gelernt. Und ich denke, wir haben heute Abend, als Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin bis zum Jahre 2009, ist derjenige, der hier am hinteren Gebäudeende mit dafür gesorgt hat, ganz wesentlich, dass die Zentralwerkstätten der Stiftung Oper in Berlin hier errichtet wurden. Aber heute in ganz anderer Eigenschaft als derjenige, der sich über lange Jahre mit politischen Texten, insbesondere der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auseinandersetzt und der, so würde ich sagen, Feuer gefangen hat für die Auseinandersetzung der Intellektuellen in den 30er Jahren im Exil mit ihrer Lage, mit den Entwicklungen in Deutschland und mit den Fragen, wie man diese Dinge hätte verändern können. Dazu begrüße ich heute Herrn Stefan Rosinski. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schindler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Dr. Schindler hat eine wesentliche biografische Etappe meines Lebens ausgelassen. Vielleicht deshalb, weil sie so kurz war, aber sie war nichtsdestoweniger nicht weniger bedeutend, nämlich als Chefdramaturg der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gewirkt zu haben. Und die Volksbühne, das wird heute nicht so sehr Gegenstand meines Vortrags sein, aber war ein Ort, zumal in den 20er Jahren, Sie wissen, Erwin Piscator hat dort gewirkt und andere, eines, ganz abgesehen von dem Gründungsinitial für die Volksbühne, aus dem Arbeitergroschen, eine anhaltende Diskussion in den 20er Jahren an diesem Theater darüber, was denn eine Proletarierkunst oder eine sozialistische Kunst sein könnte. Und wenn man so ein Amt antritt an der Volksbühne und sich bewusst wird, in welcher Ahnenreihe man steht, zu großen und weniger großen Dramaturgen und politisch Verführten und politischen Verführern, dann fängt man mindestens an, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Als Herr Dr. Schindler mich fragte und ich etwas leichtsinnig zusagte, diesen Vortrag heute halten zu wollen, nämlich über einen ganz spezifischen Denker, nämlich Walter Benjamin und dessen Nachdenken darüber, was der Intellektuelle im Umkreis und im Widerstand gegen den Faschismus sein könnte, ist mir nicht ganz klar gewesen, tatsächlich, was dann auf mich zukommen würde in dem Schreiben des Textes. Und Sie werden gleich dann hören, einen ungefähr einstündigen Vortrag, der sich in einen historischen Teil unterteilt und in einen systematischen Teil. In dem historischen Teil werde ich versuchen, ungefähr erstmal den Rahmenbedingungen des Exils zu skizzieren. Es ist kein soziologischer Zugriff, sondern mehr sozusagen das Nachzeichnen gewisser Debatten, die ab 1933 losgehen zwischen den exilierten Intellektuellen, die sehr KPD geprägt waren, zum einen, und dann in einen systematischen Teil, wo ich mich mit der Diskussion zwischen Benjamin und Brecht beschäftigen werde, weil Benjamin sehr wesentlich seine Idee der Rolle des Intellektuellen ableitet von seiner Lesart des epischen Theaters, und zwar durchaus im Widerspruch zu Brecht. So, also vorher rauschecken und dann fange ich auch gleich an, möchte ich nur noch, dass ich gemerkt habe, dass das Thema Exil und Widerstand im Exil ein außerordentlich komplexes ist, nicht nur von den Diskursen und Debatten, sondern auch von den beteiligten Personen, die auch ihre Rollen wechseln immer wieder, je nachdem auch zur magischen Nähe zu Moskau, muss man sagen, denn Moskau war natürlich das Gravitationszentrum in der Exilzeit schon allein aufgrund der Tatsache, dass dort die Finanzmittel und auch die Organisationsstrukturen waren in einem sozialistischen bestehenden Staat, der natürlich wesentlich dazu beizutragen hatte zu der Diskussion, die gleichwohl sehr disparat, sehr inhomogen lief und natürlich auch mit sehr viel Widerstand gegen die Verordnungen aus Moskau. Also ich setze hier einen Fokus Es werden jetzt viele Namen kommen. Wie gesagt, lassen Sie sich davon nicht beirren, bitte. Man muss nicht alles nach dem Vortrag eins zu eins erinnern können. Wichtig ist, glaube ich, sozusagen die wesentlichen Tendenzen dieses Vortrages und Thesen. Genannt habe ich das der Kommunisant im Widerstand zur Rolle des antifaschistischen Intellektuellen bei Walter Benjamin. Und ich fange an mit der Situation. Im März 1933, kurz nach dem Reichstagsbrand, verlässt der Literaturwissenschaftler und freischaffende Publizist Walter Benjamin, wie viele andere Intellektuelle, Berlin, um nach einem kurzen Aufenthalt in Paris nach Ibiza überzusiedeln. An seinen Freund Gershom Scholem schreibt er dazu, Zitat: Unbezweifelt sind die zahlreichen Fälle, in denen Leute nachts aus ihren Betten geholt und misshandelt oder ermordet werden. Der Terror gegen jede Haltung oder Ausdrucksweise, die sich der Offiziellen nicht restlos angleicht, hat ein kaum zu überbietendes Maß angenommen. Auf Ibiza lebt Benjamin in einem Rohbau, finanziert sein äußerst bescheidenes Leben vom Verkauf seiner Autographensammlung und gelegentlichen Veröffentlichungen unter Pseudonymen in deutschen Zeitungen. Die Versuche hingegen, größere Texte in der deutschen Exilpresse unterzubringen, scheitern. Mehr Hoffnung setzt er in die kommunistischen Publikationsorgane. Doch lediglich der erste Teil der sogenannten Pariser Briefe wird dank der Unterstützung Brechts in der Moskauer Volksfront-Zeitschrift Das Wort veröffentlicht. Ein Umstand übrigens, der seine sofortige Ausbürgerung als deutscher Staatsbürger nach sich zieht. Regelmäßig publizieren indes kann er in der Zeitschrift für Sozialforschung, deren Redaktion im Wesentlichen Max Horkheimer und Adorno seit 1934 in New York sitzt. Hier erscheint auch ein 1933 verfasster Text, der in unserem Zusammenhang von einiger Bedeutung ist. Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standpunkt des französischen Schriftstellers, so der Titel. Da Benjamin vom Institut nur eine kleine monatliche Rente bezieht, sieht er sich gezwungen, sein Leben an der unteren Grenze des Existenzminimums zu führen. Er lebt zeitweilig über Monate hinweg in einer von seiner geschiedenen Frau geleiteten Pension in Sanremo. Die Erfahrungen des Exils, von Verarmung und Isolation, schlagen sich nieder in einem Brief an Scholem, in der die durch den Kapitalismus erzeugte und durch den Faschismus nun verschärft zutage tretende Situation des Intellektuellen beschrieben wird. Deutlich würde, so Benjamin, dass der Intellektuelle weder, wie er es im Zeitalter einer ungefährdeten Herrschaft der Bourgeoisie tat, deren menschlichste Interessen vertrete, noch könne er sich völlig dem Proletariat assimilieren. Zitat: Daher bildete sich die Fata Morgana eines neuen Emanzipiertseins, einer Freiheit zwischen den Klassen, will sagen, der des Lumpenproletariats. Der Intellektuelle nimmt die Mimikrie der proletarischen Existenz an, ohne darum im Mindesten der Arbeiterklasse verbunden zu sein. Zitat Ende. Dazu schreibt Benjamins Biograf Bernd Witte: Dieser Befund, in dem Benjamin die eigene gesellschaftliche Situation auf den Begriff bringt, ist für ihn das sprechende Merkmal einer weltgeschichtlichen Krisensituation, in der über Rettung oder Untergang der Menschheit entschieden wird. In ihr muss auch dem Künstler und der Kunst eine neue Funktion zukommen. Soweit Witte. Ob Benjamin von einer bevorstehenden proletarischen Revolution ausgegangen ist, wird heute in der Kommentarliteratur unterschiedlich bewertet. Mit Brecht war er sich einig, im Kommunismus das Mittel zur Überwindung der Unterdrückung zu sehen. Ja, zu einer, wie er die Surrealisten zitierte, Befreiung in jeder Hinsicht. Doch stellte für beide der erstarkende Faschismus den erwarteten geschichtlichen Selbstlauf im Sinne des historischen Materialismus zusehends in Frage. Mit der Befürchtung, der Faschismus könne siegen, auf das Fortschritt und Katastrophe identisch würden, begaben sie sich in Widerspruch zur Siegesgewissheit der kommunistischen Bewegung. So äußerte sich Brecht im Gespräch mit Benjamin, er halte das Eintreten einer geschichtslosen Epoche für wahrscheinlicher als den Sieg über den Faschismus. In diesem Kontext insistiert Benjamin darauf, Zitat: Durch die praktikablen Erkenntnisse des Kommunismus die unfruchtbare Prätension auf Menschheitslösungen abzustellen, ja überhaupt die unbescheidene Perspektive auf totale Systeme aufzugeben. Nicht die Ersetzung einer Kontinuität durch die nächste à la Hegel präge die revolutionäre Aktion, vielmehr gelte es, das Kontinuum der Weltgeschichte aufzusprengen. Sprengung und Zertrümmerung sind Kategorien, die in den Texten Brechts und Benjamin häufig auftauchen. Erdmut Witzisler schreibt dazu in seinem Buch über die Freundschaft Benjamins und Brechts, Zitat, der Verlust an Fortschrittsgläubigkeit, an Kontinuität und Geschlossenheit hatte methodische Konsequenzen. Hier liegen die geschichtsphilosophischen Wurzeln für die Wertschätzung von Kategorien, die für die künstlerische Avantgarde wesentlich sind, wie Unterbrechung, Schock, Zitat, Fragment, Montage, Experiment. Die geschichtsphilosophische Erwartungshaltung an eine kommende Gemeinschaft speiste sich mehr aus der Auseinandersetzung mit surrealistischen Texten als vom Reflex auf die offizielle Linie der Kommentaren, wie und wann die Revolution zu erwarten sei. Der von Benjamin gewählte Begriff der Mimikry ist abgeleitet von Englisch Mimicry, Nachahmung, was wiederum abgeleitet ist von to mimic, mimen, entlehnt aus Griechisch Mimos, Nachahmer, Imitator. Er wird mit Bedacht gewählt und seine Referenz aufs Theater, wie wir sehen werden, nicht zufällig sein. Die Mimikry des Intellektuellen an die proletarische Existenz, isoliert nach zwei Seiten. In seiner 1930 verfassten Rezension zu Siegfried Krakauers berühmten Buch »Die Angestellten« hatte Benjamin geschrieben, Zitat, »Die linksradikale Schule mag sich gebärden, wie sie will, sie kann niemals die Tatsache aus der Welt schaffen, dass selbst die Proletarisierung des Intellektuellen fast nie einen Proletarier schafft. Warum? Weil ihm die Bürgerklasse in Gestalt der Bildung von Kindheit auf ein Produktionsmittel mitgab, das ihn aufgrund des Bildungsprivilegs mit ihr und, das vielleicht noch mehr, sie mit ihm solidarisch macht. Diese Solidarität kann sich im Vordergrund verwischen, ja zersetzen. Fast immer aber bleibt sie stark genug, den Intellektuellen von der ständigen Alarmbereitschaft, der Frontexistenz des wahren Proletariers streng auszuschließen. Zitat Benjamin. Es ist dieser Sachverhalt einer klassenmäßigen Entortung, einer verwischten Solidarität, also eines klassenmäßig konstitutiven Mangels des revolutionären Schriftstellers, an dem Benjamin mit seiner Kritik ansetzt. Und die diametral dem entgegensteht, wovon Johannes R. Becher in einem Grundsatzartikel zum Thema Partei und Intellektuelle 1928 gesprochen hatte. Um revolutionäre Literatur zu schreiben, heißt es dort bei Becher, könne sich der Intellektuelle durch alltägliche politische Kleinarbeit und Unterwerfung unter die Parteidisziplin zum Proletarier wandeln. Was revolutionäre Literatur angesichts der Entortung des Autors als Lumpenproletariat und der faschistischen Zuspitzung Anfang der 30er Jahre ist oder sein könnte, ja, ob nicht ein jeder Versuch einer intellektuellen Bestimmung des Revolutionären dieses verfehlen muss, darüber hat Walter Benjamin sein Leben lang im weiten Bogen vom barocken Trauerspiel bis zu Brechts epischen Theater, von den Texten Baudelaires bis zu denen Franz Kafkas nachgedacht. Hier soll im Folgenden ein Ausschnitt daraus anhand eines zentralen Textes von 1934 beleuchtet werden. Der Text heißt »Der Autor als Produzent«. Walter Benjamins Text, der Autor als Produzent, erschien posthum im Jahre 1966 mit dem Untertitel Ansprache im Institut zum Studium des Faschismus in Paris am 27.04.1934. Heute geht man von einem tatsächlich gehaltenen Vortrag aus, wahrscheinlich vor dem Publikum der Mitarbeiter des Instituts, das eine Gründung der Schriftsteller und aktiven Kommunisten Otto Bihar und Arthur Köstler, dem Freund und späteren Co-Renegaten Willi Münzenbergs war. Köstler berichtet über das Institut in seiner Autobiografie. Zitat, ich fungierte ein Jahr hindurch als unbezahlter Geschäftsführer des Pariser Instituts zum Studium des Faschismus. Das war ein Archiv- und Forschungsinstitut, das von Angehörigen der KP betrieben und von der Komintern kontrolliert, aber nicht finanziert wurde. Zweck und Ziel dieser Einrichtung war, ein von den massenpropagandistischen Methoden der Münzenberg-Unternehmen unabhängiges Institut für das ernsthafte Studium des faschistischen Regimes zu schaffen. Wir wurden durch Spenden der französischen Gewerkschaften und aus französischen Intellektuellen und Akademikerkreisen unterhalten. Zitat Ende. Etwas anders klingt es in der Benjamin-Biografie Werner Fulz von 1979. Zitat, eine Biografie, der man nebenbei noch sehr die Stimmungslage des Kalten Krieges anmerkt. Zitat, das Institut war eine kommunistische Tarnorganisation, von Mitgliedern der KP betrieben und von der Komintern kontrolliert. Es wurde sorgsam alles vermieden, was auf den kommunistischen Charakter des Unternehmens hätte schließen lassen. Umfängliche Publikationsserien waren geplant, die kaum verwirklicht wurden, und es ist möglich, dass man sich gerade linksbürgerliche Schriftsteller wie Benjamin als Alibi-Autoren heranzuziehen wünschte. Zitat Ende. Benjamin hatte ursprünglich beabsichtigt, seinen Text in der von Klaus Mann herausgegebenen Exilzeitschrift Die Sammlung im Amsterdamer Querido Verlag herauszugeben. Hier publizierten von September 1933 an in insgesamt 24 Ausgaben bis August 1935 Autoren wie Johannes R. Becher, Ernst Bloch, Bert Brecht, André Gide, Ilja Ehrenburg, Oskar Maria Graf, Ernst Toller, Josef Roth und natürlich die Familie Mann. Die redaktionelle Schwierigkeit bestand in der Vorgabe, ein Forum der Faschismuskritik sein zu wollen, allerdings ohne Rekurs auf die Tagespolitik. Gesammelt, daher der Titel, werden sollte hier dasjenige, so verstand es Klaus Mann, was, Zitat Klaus Mann, den Willen zur menschenwürdigen Zukunft hat, statt den Willen zur Katastrophe. Für dieses wirkliche Deutschland wollen wir eine Stätte der Sammlung sein. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund der von Benjamin vertretenen Thesen ist, wie wir sehen werden, die immer wieder geäußerte Irritation der Beiträger darüber, ob es sich hier um eine literarische oder eine politische Zeitschrift handelte, nicht ohne Bedeutung. Die interne Auseinandersetzung ab 1933 über die Publikationspolitik der Sammlung wirft ein bezeichnendes Licht auf den disparaten intellektuellen Diskurs im Exil der 30er Jahre. So war es einer der bekanntesten Exilanten, Heinrich Mann, der seinem Neffen Klaus von einer Veröffentlichung des Benjaminschen Textes abriet. Er reagierte damit auf den von Benjamin selbst formulierten Ansatz, sein Text beschäftige sich angesichts des Faschismus, Zitat Benjamin, mit der politischen Analyse gewisser literarischer Gruppierungen, wie sie sich in Deutschland zwischen 1920 und 1930 haben studieren lassen. Er sucht insbesondere das Maß an Verantwortung zu bestimmen, die diese Schulen an der Niederlage der deutschen Intelligenz tragen. Zitat Ende. Und hier richtete Benjamin den Fokus vor allem auf die linksbürgerliche Intelligenz. Heinrich Mann unterstellte Benjamin, einem kommunistischen Literaten, wie er sagte, Führer und Staatsgläubigkeit sowie eine Geistesart wie die Nazis. Das war ein Zitat. Und schloss mit der Warnung, die emigrierte Literatur dürfe nicht so aussehen, als bestände sie ganz aus den Resten oder Vorläufern einer Partei. Benjamin kannte dieses Fehlurteil Heinrich Manns und bestand umso mehr auf einer Auseinandersetzung zwischen den im Exil befindlichen Intellektuellen. Sie sei eine Frage, Zitat, die infolge der Niederlage der deutschen Intellektuellen vor 1933 akuter als sie es je war, geworden ist. Zitat Ende. Mit seinen expliziten Angriffen gegen die linksbürgerliche Intelligenz und ihre Literatur vereinsamte der Intellektuelle Benjamin zusehends. Die Bemühungen um eine Einheitsfront der exilierten Intellektuellen, wie sie Willy Münzenberg ab 1935 in Umsetzung der inzwischen veränderten Strategie der Komintern unternahm, verschärften die Situation. Sowohl zum sogenannten Lutetia-Kreis, auch hier Vorsitz Heinrich Mann, als auch zur 1938 von Münzenberg und Köstler gegründeten Zeitschrift Die Zukunft, deren Zweck neben Antifaschismus und Antistalinismus die Propagierung der Einheitsfront war, wurden Autoren zur Mitarbeit aufgefordert, an denen sich Benjamin kritisch abgearbeitet hatte. Heinrich und Thomas Mann, Alfred Döblin und andere Großschriftsteller der deutschen Sprache. Benjamin hingegen blieb isoliert. Isoliert blieb Benjamin auch gegenüber der wahrscheinlich einflussreichsten Organisation linksintellektueller Autoren in den 30er Jahren, dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Der Literaturwissenschaftler und Exilforscher Dieter Schiller hat dessen Arbeit im Pariser Exil dargestellt. Er schreibt, es folgt ein Zitat, im Juli des Jahres 1933 fuhr Johannes R. Becher, der Vorsitzende des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Deutschlands, kurz BPRS, Im Auftrag der Leitung der Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller aus Moskau in die westlichen Emigrationszentren. Was dort und natürlich auch im Deutschen Reich nach dem Schock der Niederlage gegen Hitler vom Bund übrig geblieben und wie die Bundesarbeit tatsächlich weitergeführt worden war, davon hatte er noch keine genaue Vorstellung. Mit Recht hatte Becher in Paris festgestellt, dass viele Genossen in den vergangenen Monaten mit der Herstellung des Braunbuchs beschäftigt waren und deshalb für die Bundesarbeit ausfielen. Aber auch später waren seine engsten und in der Bundesarbeit erfahrensten Freunde mit anderen Aufgaben betreut, wie zum Beispiel Otto Bihar, der im Exil als Peter Merin auftrat, beim Aufbau des Instituts zum Studium des Faschismus in Paris. Überhaupt stellte sich für ihn, aber auch für Anna Segers und Kurt Kläber, je länger, je mehr ein Problem für den Bund heraus, dass fast alle fähigen Genossen, wie Kläber sarkastisch sagte, bei Münzenberg in Amt und Brot waren, in dessen Verlagsunternehmen und Komitees angestrengt und nützlich gearbeitet wurden, aber eben deshalb auch deren Interessen verfolgten. Zu alledem glaubte Becher feststellen zu müssen, dass sich, Zitat, politische Bauchschmerzen in die literarische Diskussion hineinschöben und dass ich hier hemmungslos austobe, was in der Arbeit der Parteiinstitutionen nicht ausgesprochen werden könne oder, wenn ausgesprochen, zum Parteiausschluss führe. Worum es sich bei solchen Ketzereien handelte, verrät Bechers Bericht über seinen Pariser Aufenthalt. Die Immigrationspanik, wie er schrieb, habe sich in der Form trotzkistischer Fragestellung sublimiert, was wohl heißen soll, dass über den Anteil der KPD an der Niederlage diskutiert wurde und dass überhaupt von einer Niederlage die Rede war. Solche Abweichungen von der offiziellen Parteilinie der KPD nicht verhindert zu haben, war im Beweis, dass die Leitung der Parteifraktion außerordentlich schwach sei. Parteifraktion und Fraktionsleitung hieß sie, weil sie zugleich die Leitung der Parteifraktion der KPD im Schutzverband deutscher Schriftsteller im Ausland bildete. Dieser Schutzverband war eine Neugründung unter dem Namen des in Hitlerdeutschland gleichgeschalteten Verbandes, der übrigens 1907 und 1905 gegründet war, um Rechtsansprüche von Schriftstellern, also Urheberrechte, einzuklagen. Dass diese antifaschistische Schriftstellerorganisation den Anspruch erhob, einzig legitime Vertretung des deutschen Schrifttums zu sein, hatte auch Becher gerügt. Noch zu Jahresbeginn 1934 forderte Johannes R. Becher von seinen Freunden im Westen angesichts der starken oppositionellen Strömungen in den eigenen Reihen die, Zitat, alleinige Schuld der Sozialfaschisten, also der Sozialdemokraten, am Kommen des Faschismus zu betonen und, ein groteskes Argument, den Kampf gegen den Sozialfaschismus nicht den Nationalsozialisten zu überlassen. Ganz umsonst waren die Beratungen Bechers mit den Pariser Freunden nicht. Im Herbst setzte unverkennbar eine Belebung der Bundesarbeit ein und der Briefwechsel zwischen Paris und Moskau verdichtete sich. Gustav Regler berichtet Anfang Dezember, der Bund arbeite wieder voll und verwies auf gelungene Kritikabende, Arbeitsgemeinschaften, Schulungszirkel und öffentliche Veranstaltungen. In vielen Informationen und Berichten aus dem Kreis der Pariser Bundesmitglieder wird dieser Teil der Bundesarbeit ausführlich erläutert, mit unverhohlenem Stolz über das Geleistete. Nicht so zufrieden zeigten sich die ehemals zentralen Funktionäre des Bundes, die freilich nicht mehr unmittelbar an der Bundesarbeit beteiligt waren. Für Kurt Kläber zum Beispiel waren die Abendveranstaltungen in Paris nur Anhäufungen von Menschen, die sich gegenseitig Referate hielten. Von positiver Arbeit habe er nichts gesehen. Das korrespondiert mit Otto Bihars Urteil, die Bilanz der Schriftstellerimmigration sei katastrophal, weil sie weder eine ernste Analyse des Faschismus auf ihrem Gebiet noch irgendeinen hörbaren Appell an die Intellektuellen der Welt zur Solidarität hervorgebracht habe. Das insgesamt angespannte Verhältnis mag durch folgende Anekdote vom Kongress der antifaschistischen Schriftsteller zur Rettung der Kultur vom Juni 1935 in Paris angedeutet sein. Als Gustav Regler zum Thema Schöpferische Fragen und Würde des Geistes, eine Sektion des Kongresses, Zitat, eine inspirierte Rede hielt, an deren Ende sich das Publikum spontan erhob und die Internationale sank, erschien diese solidarische Demonstration den kommunistischen Organisatoren zu verräterisch. Becher nannte Regler einen Saboteur und in einer eigens anberaumten Sitzung wurde er gerügt, da nicht er es zu bestimmen habe, wann die Internationale gesungen würde. Als Regler entgegnete, es sei spontan gesungen worden, warf sein Parteivertreter Alexander Abusch, späterer Kulturbeauftragter in der DDR, ihm eben dies vor. Revolutionen haben nicht spontan zu sein. Mitte 1934 begann sich die offizielle Parteilinie zur Exilpolitik zu ändern. Die Mitteilung, Heinrich Mann habe für die Zeitung des SDS, der Schriftsteller, einen Leitartikel geschrieben, wertete Becher nun enthusiastisch als entscheidenden Durchbruch in der Einheitsfrontbewegung. Ein etwa gleichzeitig geschriebener Diskussionsbrief aus Moskau gibt die Orientierung, zu versuchen, alle die Schriftsteller zu gewinnen, die ehrlich gegen den Hitlerfaschismus kämpfen, nicht um sie auszunützen, sondern um sie, Zitat, kameradschaftlich in unseren Kampf einzureihen. Eins der stärksten Überzeugungselemente für die bürgerlich-radikalen Schriftsteller sei so Becher unsere literarische Praxis. Das ist ein neuer Ton, vor allem eine tiefgreifend veränderte Wertung der künstlerischen Produktion. Seit dieser Zeit, so scheint es, hat es eine eigenständige Tätigkeit der Pariser Gruppe des bundesproletarisch-revolutionärer Schriftsteller nicht mehr gegeben. Im Zeichen der breiten Einheitsfront-Taktik wurde der Schutzverband deutscher Schriftsteller im Exil das eigentliche Wirkungsfeld der Bundesmitglieder. Festzuhalten, meine ich, sind die Kritik Bihas, eine ernste Analyse des Faschismus habe die Gruppe der Schriftsteller-Exilanten auf ihrem Gebiet bisher nicht hervorgebracht, und die gleichzeitige, durchaus merkwürdige Vorstellung Johannes R. Bechers, eines der stärksten Überzeugungselemente für die bürgerlich-radikalen Schriftsteller, sei die literarische Praxis der im BPRS organisierten Autoren, ohne dass diese näher definiert würde. Im Spannungsfeld dieser Selbst- und Enttäuschungen hält nun Walter Benjamin seinen Vortrag, der Autor als Produzent, der explizit beides will. Die literarische Praxis der revolutionären Schriftsteller beleuchten, und zwar mit dem Anspruch, damit zur Analyse des Faschismus beizutragen. Die Mitarbeiter des Pariser Instituts, unter ihnen sehr wahrscheinlich auch Otto Biha, werden ihm zugehört haben, aber haben sie auch hingehört? Eine Publikation des Textes jedenfalls erfolgte ebenso wenig wie eine Aufforderung zur weiteren Mitarbeit. Erst in den 60er Jahren und vor dem Hintergrund der westdeutschen Studentenbewegung bildete die Veröffentlichung von Der Autor als Produzent in einem Bändchen mit Titel Versuche über Brecht den Auftakt zu einer systematischen Rekonstruktion der historisch-materialistischen Literaturtheorie Benjamins und damit zu einer Werk- statt gesinnungsbezogenen Diskussion antifaschistischer Literatur, die insbesondere den Positionen Brechts Raum gab. Während der weiteren Exilzeit jedenfalls hatte dieser Diskurs kein Forum gefunden, sondern war seit 1937 vielmehr durch die anders gelagerte, in der Moskauer Exilzeitschrift Das Wort ausgetragene sogenannte Expressionismusdebatte mit ihren Protagonisten Lukács, Brecht, Bloch und Corella überdeckt worden. Der Expressionismus wurde von den Faschisten als entartet, von den Kommunisten im Rückblick als dekadent in Hinsicht auf die Brauchbarkeit im Klassenkampf abgelehnt. Die Diskussion entzündete sich nun an Gottfried Benns Parteinahme als bekanntester lyrischer, expressionistischer Lyriker, an Gottfried Benns Parteinahme für den Narzissmus und kehrte zu Lenins Forderung der Anknüpfung an die schöne Literatur als Modell für sozialistische Literatur zurück. Diese Aufarbeitung geschah auf Basis der Volksfrontbewegung und der Vorstellung von Literatur als Waffe, wie Heinrich Mann sagte. Wilhelm Pieck sprach demgemäß sogar von einer Volksfrontliteratur, deren wesentliche Kategorie ein erzieherischer Realismus sei. Vor allem Brecht hat sich in dieser zur Problematik des literarischen Erbes und dem Begriff des Realismus stattfindenden Debatte gegen Lukács und dessen Konzeption positioniert, verzichtete aber bezeichneterweise auf den Abdruck seiner Ausführungen, die erst mit seinem Nachlass veröffentlicht wurden, also in den 60er Jahren. Ideologisch verortet wurde das kommunistische Literaturmagazin Das Wort durch Alfred Corella und Johannes R. Becher, den beiden führenden Kulturpolitiker der KPD in Moskau. Operativ geleitet war es durch Fritz Erpenbeck. Sowohl Corella als auch Erpenbeck übernahmen gegen Brecht die Position Lukács. Zitat: Erpenbeck bekämpfte noch in der DDR Brechts Konzept vom epischen Theater aufs Schärfste mit dem Argument der, Zitat, volksfremden Dekadenz, Zitat Ende, und nahm dabei Lukács' klassischen Standpunkt, die Forderung nach aristotelischen Regeln der Dramatik ein. Erst Ende der 50er Jahre unterzog Erpenbeck seine Position einer Selbstkritik. Auch Erpenbeck war übrigens mal 3 Jahre Chefdramaturg der Volksbühne. 1938 zeichnet in diesem Zusammenhang Walter Benjamin folgendes interessantes Gespräch mit Brecht auf. Zitat: Brecht liest mir mehrere polemische Auseinandersetzungen mit Lukács vor, Studien zu einem Aufsatz, den er in das Wort veröffentlichen soll. Es sind getarnte, aber vehemente Angriffe. Brecht fragt mich, was ihre Publikation angeht, um Rat. Da er mir gleichzeitig erzählt, Lukács habe derzeit drüben eine große Stellung, so sage ich ihm, ich könne ihm keinen Rat geben. Benjamin, Doppelpunkt, hier handelt es sich um Machtfragen. Dazu müsse sich jemand von drüben äußern. Sie haben doch Freunde dort, sagt Benjamin zu Brecht. Brecht, eigentlich habe ich dort keine Freunde. Und die Moskauer selber haben auch keinen, wie die Toten. Haben auch keine, wie die Toten. Zitat Ende Brecht. In der DDR war man sich der Expressionismusdebatte aus den 30er Jahren als wesentliches Element des Volksfronterbes und dessen Bedeutung für den ostdeutschen Staat voll bewusst. 1968 erscheint ein Reprint der Zeitschrift Das Wort. Corella hatte 1938 in einem sogenannten Schlusswort die Realismusdebatte und deren Ergebnis für eine sozialistische Literatur rückblickend bewertet. Im Wiederabdruck 1961, diesmal mit dem Titel Zwischendurch, führt er dazu aus, Zitat, Corella: Damals schon rief meine Identifizierung des Geistes, der Gottfried Benn die Feder führte, und des Geistes der Nazi-Ideologie lebhaften Protest hervor. Ich habe die Spitzen ja überspitzten Formulierungen von damals stehen lassen. Soll sich auch heute noch einmal der Streit an ihnen entzünden? Dass nicht so viele deutsche Intellektuelle dem Narzissmus zum Opfer gefallen wären, wenn sie nicht durch die Auflösung aller humanistischen Werte, durch Leute wie Benn, und durch deren dekadenten Grundzug des ganzen Expressionismus geistig und moralisch entwaffnet worden wären, ist noch heute meine Überzeugung. Und man sehe einmal zu, wo alle Expressionisten, mit Ausnahme derer, die aufhörten, es zu sein und sich zu neuen sozialistischen Positionen durchrangen, heute gelandet sind, wem ihr Werk heute dient. Zitat Ende. Wo die gelandet sind, war natürlich klar, im Westen. In der DDR kam es 1970 durch Gerhard Seidel zu einer Publikation ausgewählter Texte Benjamins unter dem Titel Lesezeichen, die erste Veröffentlichung im Osten von Benjaminschen Texten. Darin schrieb der Herausgeber, die im Sommer 1924 auf Capri eingeleitete Wendung zum Marxismus hat Benjamin nie rückgängig gemacht. Ausgedehnte Studien der klassischen und zeitgenössischen marxistischen Literatur und seit 1929 der freundschaftliche Umgang mit Bertolt Brecht haben Benjamins Denken vollends in den hellen Mittag materialistischer Erkenntnis geführt. Zitat Ende. Wenige Jahre zuvor jedoch hatte eben dieser Seidel in einem internen Gutachten für den Aufbauverlag zur Übernahme der in Westdeutschland 1966 veröffentlichten Sammlung Versuche über Brecht, darin auch der Autor als Produzent, mit folgenden Worten davon abgeraten, die sogenannten Svendborger Gespräche zwischen Benjamin und Brecht mit zu übernehmen. Zitat: Zahlreiche der in diesen Gesprächen nur angerissenen Probleme, vor die sich die progressiven Schriftsteller in den ersten Exiljahren gestellt sahen, man denke an bestimmte Erscheinungen in Politik und Kulturpolitik der Sowjetunion im Zeichen des wachsenden Personenkults, würden jedoch hier und heute einen sehr ausführlichen historischen und ideologischen Kommentar verlangen, der unsere Benjamin-Ausgabe zu stark belastete. Die marxistische Literaturwissenschaft hat diese Texte keineswegs zu scheuen, von ihrer Veröffentlichung in extenso in einer Ausgabe des Aufbauverlags soll jedoch abgeraten werden. Zitat Ende. Ich will nun versuchen, die wesentlichen Thesen von Benjamins Aufsatz darzustellen. Der Text. Nochmal eine kleine, sozusagen zum Abschluss des historischen Teils, eine kleine Bemerkung. Es ist natürlich nicht so, dass die Rezeption, die 1966 dieses Textes in Westdeutschland beginnt, sozusagen ideologiefrei gewesen wäre. Auch sie war sehr spezifisch fokussiert und ist natürlich in den Strudel der Diskussion, der politischen Diskussion durch die Studentenbewegung gekommen und als solches sehr prominent geworden. Das hat diesen Text aber nicht davor geschützt, sozusagen in seiner vollumfänglich wahrgenommen und entsprechend interpretiert zu werden. Das ist in der Tat tatsächlich erst in den 90er Jahren dann passiert, in einer anderen historischen Situation. Benjamin beginnt seinen Text mit der Feststellung, dass die Zeitumstände des herrschenden Faschismus jeden Künstler und Intellektuellen, ob sie wollten oder nicht, zu einer Entscheidung nötigten. Zu der Entscheidung nämlich, in wessen Dienst man seine Aktivität stelle. In einer solchen historischen Situation wie dem Faschismus kann es keine Entscheidungslosigkeit geben, denn jede Form der Publikation ist Handlung im Kontext der mörderischen Frage von Affirmation oder Konfrontation. Das Existenzrecht des Dichters ist angesichts der narzisstischen Verfolgungspolitik zweifach in Frage gestellt. Als nacktes Leben und in dem Anspruch auf die Autonomie seiner Kunst und des Denkens. Ein fortgeschrittener Autor wird sich deshalb, so Benjamin, auf die Seite des Proletariats stellen und die Autonomie durch die Tendenz ersetzen. An dieser Stelle setzt Benjamin seinen Hebel an. Die sogenannte Tendenzdebatte sei bisher unglücklich gelaufen, weil sie den Zusammenhang von Tendenz, also dem auf den Klassenkampf bezogenen Denken und literarischer Qualität nicht plausibel machen könne. Insofern sei der alleinige Begriff der Tendenz ein vollkommen untaugliches Instrument der politischen Literaturkritik. Dagegen formuliert er seine These. Ein Werk, das die richtige Tendenz zeige, müsse notwendig auch jede sonstige, soll heißen, literarische Qualität aufweisen. Dies wolle er im Folgenden beweisen und damit das Studium des Faschismus befördern. Wenn ein Werk richtiger Tendenz notwendig auch literarische Qualität zeigt, kann im Umkehrschluss literarische Qualität, die freilich noch zu definieren wäre, ein Indikator richtiger politischer Tendenz sein, ohne dass unter Umständen deren politischer Gehalt als Gesinnung explizit würde. Benjamin hält jedenfalls fest, Zitat, die Tendenz einer Dichtung kann politisch nur dann stimmen, wenn sie auch literarisch stimmt. Auch wenn im Zentrum der Philosophie der Klassenkampf stehen müsse, versichert er, dass, Zitat, Kritik in der Sprache der Artisten reden muss. Damit reicht das Parteibuch eines Autors ebenso wenig wie seine zu Markte getragene fortschrittliche Gesinnung als Ausweis der richtigen politischen Tendenz seiner Werke. Denn erst die literarische Tendenz erzeuge deren politisch notwendige Qualität. Benjamin denkt also eine literaturtheoretisch begründete moderne Autorschaft und die Verantwortung des Intellektuellen zusammen. Eine avancierte Ästhetik als antifaschistische Literaturpraxis. Das ist zunächst eine Absage an sozialistische Trivialliteratur, wie sie als gut und richtig gemeintes zuhauf publiziert wurde. Diese sei, egal wie revolutionär und politisch nonkonformistisch sie sich gebe, ästhetischer Verrat, so Benjamin. Die sozialistische Romanform etwa sei eher ein Rückzugsgefecht bürgerlicher Belletristik als ein Vorstoß proletarischer und daher ästhetischer Konformismus von Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Den Konformismusbegriff verwendet Benjamin indes auch in einem anderen Zusammenhang. Faschismus sei Konformismus, hervorgegangen aus der tödlichen Mändelung von Nihilismus mit Idealismus. Konformismus als Teil einer Funktionsweise der Technokratie werde von dieser erzeugt, als das Einverstandensein mit ihren Verfahren, ohne dass deren Ergebnisse aushandelbar wären. Über den Konformismusbegriff rückt Benjamin sozialistische Tendenzliteratur, soweit sie reine Gesinnungsliteratur ist, in den Umkreis eines faschistischen Denkens. Um seinen Begriff der literarischen Tendenz genauer bestimmen zu können, zieht Benjamin die Kategorie der Produktionsverhältnisse heran. Denn nicht die Frage, wie ein Werk zu diesen Verhältnissen stehe, das wäre Gesinnung, sei entscheidend, sondern wie es in ihnen stehe. Diese Frage, so Benjamin, ziele unmittelbar auf die schriftstellerische Technik. Erst die Technik eines Werkes gebe Aufschluss darüber, ob die literarische Tendenz in einem Fort- oder Rückschritt liege. An ihr erkenne man, welche Funktion ein Werk innerhalb der schriftstellerischen Produktionsverhältnisse einer Zeit habe. Selbstverständlich beschreibt das Technische einen grundlegenden anderen Sachverhalt als das Technokratische. Den Begriff der Funktion verbindet Benjamin mit einem Ausdruck des russischen Schriftstellers und Brecht-Freundes Tretjakow, dem vom operierenden Schriftsteller im Unterschied zum informierenden. Der fortschrittliche, operierende Schriftsteller greift ein, indem er die Formen der Literatur verändert. Formveränderung ist hier im Kontext eines historischen Bewusstseins gedacht, das sich selbst in einem gewaltigen Umschmelzungsprozess reflektiert. Ein Lieblingsausdruck von Brecht. Dieses Bewusstsein des Umbruchs war kein Alleinstellungsmerkmal der Linken, sondern erfasste das ganze Spektrum des politischen Denkens der 20er und 30er Jahre. Umgeschmolzen werden müssen mit den Formen auch die Funktionen und damit die Produktionsverhältnisse. Wer ist zukünftig Schreibender, wer Lesender, wer ist Spielender, wer Zuschauer? Ja, mehr noch, die Unterscheidung zwischen Autor und Publikum selbst beginnt sich aufzulösen. Ein Aspekt, den Benjamin in seinen Arbeiten zum epischen Theater intensiv weiterverfolgen wird und der für Brechts Maßnahme fundamental ist. Also das Stück von Brecht, die Maßnahme. Mit dem breiten Zugriff der Werktätigen auf die Medien, Benjamin exemplifiziert hier am Beispiel der Sowjetunion, sei, Zitat, jeder Lesende jederzeit bereit, ein Schreibender zu werden. Die Arbeit selbst komme zu Wort und man könne nicht weniger als die Literarisierung der Lebensverhältnisse beobachten. Schauplatz dieses Vorganges seien die Zeitungen, Schauplatz einer hemmungslosen Erniedrigung des Wortes. Freilich, dies gelte nur für die Sowjetunion, denn woanders seien diese Medien keine geeigneten Instrumente des politischen Fortschritts, weil sie nach wie vor im Eigentum der Kapitalisten stünden. Folglich gilt für den Autor im Kapitalismus eine andere Aufgabenstellung als in einem Land, wo der Schriftsteller aufgefordert ist, unmittelbar in die Produktion oder wie Tretjakow in die Kollektivierung einzugreifen. Hier kann Literatur als Produktionsmittel sozialisiert werden, indem Bildung nicht länger ein Privileg von Intellektuellen ist. Anders im Kapitalismus. Ist der Autor imstande, die eigene Arbeit, ihr Verhältnis zu den Produktionsmitteln, das heißt den Stand ihrer Technik, wirklich revolutionär zu durchdenken? Benjamin wählt die Beispiele des Aktivismus, des sogenannten Aktivismus und der sogenannten neuen Sachlichkeit als zwei literarische Strömungen, die sich gesellschaftskritisch geben. Sind sie es nur der Gesinnung nach oder übt der Autor seine Solidarität mit dem Proletariat auch als Produzent? Wird die Stellung der Intelligenz im Produktionsprozess kritisch reflektiert? Benjamins Kritik an den Konzepten von Vertretern dieser Strömungen, explizit Alfred Döblins und Heinrich Manns, hier haben wir es, und hier verdirbt er sich das auf alle Zeiten dann mit dieser mächtigen literarischen Klientel, fällt vernichtend aus. Hier werde ein Begriff des Geistes oder des Geistigen ohne Rücksicht auf die Stellung der Intelligenz im Produktionsprozess vertreten. An die Stelle der materialistischen Dialektik sei im Aktivismus das Prinzip des gesunden Menschenverstandes getreten, der Begriff des Sozialismus ein reaktionärer. Benjamin zitiert hierzu Döblin. Sozialismus sei, so Döblin, es kommt die Definition, Freiheit, spontaner Zusammenschluss, Ablehnung jeden Zwanges, Empörung gegen Unrecht und Zwang, Menschlichkeit, Toleranz, friedliche Gesinnung. Zitat Ende Döblin. Diesem Aktivismus als geistige Erneuerung, so Benjamin abschließend, gehe jede Analysefähigkeit und kritische Selbstwahrnehmung ab. Dem Aufbruch der Autoren in der Sowjetunion zum Verwechseln ähnlich sehen, mag die Literatur der sogenannten neuen Sachlichkeit. Sie habe die Reportage literaturfähig gemacht, integriere Elemente der Illustrierten, des Radios, der Fotomontage. Sie wolle das Elend zeigen und erniedrige es doch zum Gegenstand des Konsums. Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Walter Mehring, so Benjamins Befund, verwandelten den politischen Kampf aus einem Zwang zur Entscheidung in einen Konsumartikel. Benjamin bescheinigt dem Großteil der linken Literatur, dass sie der politischen Situation immer neue Effekte zur Unterhaltung des Publikums abzugewinnen vermögen. Der revolutionäre Routinier, wie er sie nennt, beliefere ohne zu verändern, auch mit revolutionären Themen, und bediene damit den bürgerlichen Produktionsapparat, der erstaunliche Mengen von revolutionären Themen assimilieren könne, ohne seinen Bestand und den seiner besitzenden Klasse ernstlich zu gefährden. Dabei könne es doch nur um eines gehen, den literarischen Produktionsapparat durch Verbesserung der herrschenden Klasse zu entfremden. Zitat Ende, Benjamin. Benjamin zitiert mit dieser Kritik zustimmend Brecht und integriert Teile eigener Aufsätze zum epischen Theater. Nämlich, dass es um Umfunktionierung ginge. Umfunktionierung der Produktionsformen im Sinne einer dem Klassenkampf dienlichen statt dienenden Intelligenz. Am Beispiel des Theaters dokumentierten Brechts Arbeiten, dass der Produktionsapparat so beliefert werden könne, dass er im Sinne des Sozialismus gleichzeitig verändert werde. Künstlerische Arbeiten sollen, so fordere Brecht, Zitat, nicht mehr so sehr individuelle Erlebnisse sein, sondern mehr auf die Benutzung, die Umgestaltung bestimmter Institute, Zitat Ende, gerichtet werden. Nicht geistige Erneuerung, wie sie die Faschisten proklamieren, sei wünschenswert, sondern technische. Vom politisch aufgeklärten Künstler müsse man erwarten dürfen, dass er den Produktionsapparat dem modischen Verschleiß entreiße und ihm den revolutionären Gebrauchswert zurückgebe. Die Arbeit des modernen Autors, Benjamin Zitat, wird niemals nur die Arbeit an Produktionen, an Produkten, sondern stets zugleich die an den Mitteln der Produktion sein. Mit anderen Worten, seine Produkte müssen neben und vor ihrem Werkcharakter eine organisierende Funktion haben. Und keineswegs hat ihre organisatorische Verwertbarkeit sich auf ihre propagandistische zu beschränken. Die Tendenz allein tut es nicht. Zitat Ende. An dieser Stelle möge zumindest angedeutet werden, dass Benjamins Ansatz eine gewisse Verwandtschaft mit den Arbeiten der russischen Formalisten in den 20er Jahren aufweist. Ich zitiere hier Hans Günther aus seinem Vorwort zu dem Band Marxismus und Formalismus von 1973. Zitat: Bei den russischen Formalisten herrschte durchaus das Bewusstsein, dass sie als Revolutionäre auf dem Gebiet der Erforschung der Literatur innerhalb ihres Bereiches, das heißt als Literaturwissenschaftler und Kritiker der literarischen Entwicklung, an der totalen Umgestaltung der Gesellschaft teilnahmen. Allerdings setzten sie sich gegen eine voreilige Synthese mit dem Marxismus, gegen das oberflächliche Engagement zur Wehr. Die Position der Identität von gesellschaftlicher Revolution und Revolution in der Kultur vertrat mit überschwänglichem Pathos Ossip Brick, der im Opoyas, der Gesellschaft zur Erforschung der dichterischen Sprache, den besten Erzieher für die junge proletarische Literatur sah. Er schreibt 1923, der Opoyas hilft dem Genossen Proletschriftstellern, die Traditionen der bürgerlichen Literatur zu überwinden. Der Opoyas hilft dem proletarischen Schaffen nicht mit nebulösen Phrasen vom proletarischen Geist und kommunistischem Bewusstsein, sondern mit exaktem technischen Wissen über die Verfahrensweise des modernen dichterischen Schaffens. Der Opoyas ist der Totengräber des poetischen Idealismus. Zitat Ende. Dieses Wissen ist spätestens 1930 verloren gegangen, als die russische formale Schule den mit wachsender Schärfe geführten dogmatischen Angriffen in der Sowjetunion und dem immer stärker werdenden administrativen Druck schlussendlich erlag. Mit Lunatscharskis Unterscheidung von ideologischer, gesellschaftlich aktiver und wertvoller und formaler, das heißt ideenloser, dekadenter Kunst, wurde Formalismus von den 30er Jahren an zum Schimpfwort, das vor allem gegen moderne Gestaltungsverfahren in der Kunst gerichtet war. Für Walter Benjamin war die wesentliche Bezugsgröße dann auch nicht der russische Formalismus, sondern der französische Surrealismus. Dies ist im wichtigen Surrealismus-Aufsatz von 1929 ausgeführt, aber auch in dem 1934 in der Zeitschrift für Sozialforschung publizierten Artikel zum gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers. Hierin heißt es zum Ende, Zitat Benjamin, so haben die Surrealisten den Intellektuellen als Techniker an seinen Platz gestellt, indem sie über seine Technik, dem Proletariat, Verfügung zuerkannten, weil nur dieses auf ihren fortgeschrittensten Stand angewiesen ist. Mit einem Wort, und das ist ausschlaggebend, sie haben das, was sie erreichten, kompromisslos aufgrund der ständigen Kontrolle ihres eigenen Standortes erreicht. Sie haben es als Intellektuelle erreicht. Und das heißt auf dem weitesten Wege. Denn der Weg des Intellektuellen zur radikalen Kritik der gesellschaftlichen Ordnung ist der weiteste wie der des Proletariers der kürzeste. Darum der Kampf, den sie Barbus und all denen ansagten, alles Linksliberale, die im Zeichen der Gesinnung bestrebt sind, diesen Weg abzukürzen. Darum gibt es für sie, für die Surrealisten, unter den arme Leute, Schilderern, auch keinen Platz. Zitat Ende. Benjamins Verständnis eines die Verhältnisse neu organisierenden technischen Verfahrens wird von ihm inhaltlich nicht gefasst. Tatsächlich kommt es weniger auf die ästhetische Konkretion an, als auf die Haltung, die damit vorgemacht wird. Eine Tendenz haben heißt, eine Haltung vormachen, in der man ihr nachzukommen hat. Und diese Haltung, schreibt Benjamin, kann der Schriftsteller nur da vormachen, wo er überhaupt etwas macht, nämlich schreibend. Im Schreiben zeigt der Autor Tendenz als Haltung, als technisches, unterweisendes Verhalten. Hier zitiert er Brecht, ein sehr berühmtes Zitat, ein Autor, der die Schriftsteller nichts lehrt, lehrt niemanden. Und er fährt fort. Also ist maßgebend der Modellcharakter der Produktion, der andere Produzenten erstens zur Produktion anzuleiten, zweitens einen verbesserten Apparat ihnen zur Verfügung zu stellen vermag. Und zwar ist dieser Apparat umso besser, je mehr er Konsumenten der Produktion zuführt, kurz aus Lesern oder aus Zuschauern mitwirkend zu machen imstande ist. Wir besitzen ein derartiges Modell, es ist das epische Theater von Brecht. Um im Folgenden diese organisierende Funktion, dieses Modell genauer zu beschreiben, bezieht sich Benjamin auf seine eigenen Untersuchungen zum epischen Theater, wie er sie bereits in verschiedenen Texten ausgeführt hatte. Brecht, so Benjamin, habe den Funktionszusammenhang zwischen Podium und Publikum verändert. Die Elemente der Wirklichkeit würden im Sinne einer Versuchsanordnung behandelt. Das Theater wird zu einem dramatischen Laboratorium, das den Zuschauer durchdenken, den Zuständen entfremdet, in denen er lebt. Dies geschieht dadurch, dass das epische Theater konsequent das Verfahren der Montage verwendet, das heißt montierend die Handlung unterbricht und dadurch Zustände entdeckt. Das Montierende unterbricht ja den Zusammenhang, in welchen es montiert ist. Zustände werden also nicht wiedergegeben, sondern tatsächlich entdeckt. Benjamin hat in diesem Kontext auch von einer Dialektik im Stillstand gesprochen. Das Bild friert ein, auf der Bühne ganz konkret, und erlaubt auf diese Weise einen Blick auf die gewohnteren Szenen des heutigen Daseins, der dem eines Fremden gleicht. Das Verfahren der Montage von Zuständen unterbricht die Handlung, wirkt damit der Illusion entgegen und zwingt zur Stellungnahme. Aus dem Bekannten kann ein Erkanntes werden. Die Unterbrechung hat eine organisierende Funktion. Die Aufgabe des fortschrittlichen Intellektuellen ist Kritik an den Verhältnissen durch ein Durchdenken der Stellung der eigenen Technik in ihnen. Der Modellcharakter liegt im unterweisenden Verhalten, mit dem der Autor sein Schreiben technisch organisiert. Dabei geht es, wie wir gehört haben, um Umformung, eine Verbesserung des Apparates, die man zunächst als eine Herausforderung des Apparates bezeichnen könnte. Indem Benjamin in seinem Text die Techniken des epischen Theaters nicht nur beschreibt, und jetzt kommt der wesentliche Knackpunkt in seinem Verhältnis zu Brecht, sondern sie in dieser Beschreibung auch selber wiederum anwendet, sie als Mittel seiner eigenen Beschreibung verwendet, werden sie ihrerseits einer Kritik unterzogen. Demzufolge ginge es Benjamin nicht so sehr um das lehrhafte Modell des epischen Theaters, als vielmehr um die Funktion von Kritik in Bezug auf dieses Modell der Kritik, wie auch auf jedes andere Modell der Kritik. Um eine Kritik der Kritik also. Es soll auch für die Beschreibung von Brechts Modell gelten, was es für sich in Anspruch nimmt, einen Blick auf die gewohnten Szenen des heutigen Daseins zu werfen, der eines Fremden ist. Benjamin montiert folglich seinerseits die Elemente des epischen Theater Brechts in einer verändernden Weise, dass das epische Theater nun selbst im Sinne einer Versuchsanordnung behandelt wird. Er unterbricht den politisch fortschrittlichen Diskurs von Brecht und gewinnt dadurch gleichfalls Zustände dieses Theatermodells. Zustände, die den vermeintlich konsistenten Entwurf eines aufgeklärten Theaters von sich selbst entfremden. An einem einfachen Beispiel wird dies sinnfällig. Die Ausführungen zum epischen Theater in Benjamins Text sind zum größten Teil als direktes Zitat aus dem von ihm verfassten Essay »Was ist das epische Theater?« entnommen. Dort heißt es, Zitat, in dem Augenblick, da die Masse in Debatten, in verantwortlichen Entschließungen, in Versuchen begründeter Stellungnahme sich differenziert, in dem Augenblick, da die falsche verschleiernde Totalität Publikum sich zu zersetzen beginnt, um in ihrem Schoß den Parteiungen Raum zu geben, welche den wirklichen Verhältnissen entsprechen, in diesem Augenblick stößt der Kritik das doppelte Missgeschick zu, ihren Agentencharakter aufgedeckt und zugleich außer Kurs geraten zu sehen. Mit diesem Verhalten des Publikums kommen Neuerungen zur Geltung, die jedes andere Denken als das in der Gesellschaft realisierbare ausschließen und damit im Gegensatz zu allen Erneuerungen treten. Zitat Ende. Was hier als einfacher Gegensatz zwischen Reform, Erneuerung und Revolution, Neuerung erscheint, löst bei genauerem Hinsehen durch die semantische Doppeldeutigkeit der Sprache, löst sich durch die Doppeldeutigkeit der Sprache auf. Während es bei Brecht noch deutlich heißt, Zitat Brecht, zu zertrümmern sei jedes andere Denken als das in einer Gesellschaft realisierbare. Das ist die Ideologiezertrümmerung bei Brecht. Ergeben sich in Benjamins scheinbarer Wiederholung zwei Auslegungsmöglichkeiten, je nachdem, wie man betont. Ist es jedes andere Denken außer dem Realisierbaren, das auszuschließen ist? Oder ist ganz im Gegenteil womöglich das realisierbare Denken auszuschließen, weil es das einer falschen Gesellschaft ist? Benjamin zitiert Brecht und verfremdet ihn gleichzeitig. Die semantische Irritation hat hier eine fundamentale Funktion. Als Kritik am Modell des Brechtschen Theaterentwurfs, das es in seinen Mitteln auf sich selbst anwendet. Sie zeigt nämlich, dass die wesentliche Referenz dieses Entwurfs, die vorgebliche Realität, in Sachen der Revolution die strittigste ist. Einig sind sich Brecht und Benjamin darin, einen Idealismus abzulehnen, der der Realität eine realitätsfremde Utopie entgegenstellt. Brechts Verweis auf die notwendige Realisierbarkeit des Denkens erteilt scheinbar allen idealistischen Kategorien eine Absage und führt doch einen transzendenten oder transzendentalen Begriff der Realität ein. Der Dramatiker verwendet die Begriffe von Realität und Gesellschaft als der Erfahrungserkenntnis vorgelagert, sie erst ermöglichend. Realität wäre bei Brecht Bedingendes statt Bedingtes. Bedingt etwa durch unsere Kognitionsmatrix oder durch die Sprache. Benjamin verändernde Verwendung des Zitats kritisiert, dass Brechts theoretische und dem Konzept des historischen Materialismus folgende Forderung der Erkennbarkeit des Realisierbaren eine von Zweideutigkeit freie Sprache voraussetzen würde. Zweideutigkeit aber ist das Prinzip des Gestischen, wie Brecht es selbst formuliert hat. Damit steht das gesamte Brechtsche Unternehmen auf dem Spiel. Zur kritischen Unterscheidung von Gut und Böse, Wahrheit und Meinung, revolutionär und reaktionär, bedürfte es eben dessen, was Brecht als Realisierbarkeit bezeichnen möchte. Ohne diesen Prüfstein der Realisierbarkeit des Denkens schlüge der Anspruch um in totalitären Dogmatismus. Hier, so mag der mitwirkende Leser schließen, liegen die Aporien und Widersprüche der Texte Benjamins, liegt aber auch die Politik des revolutionären Autors. Dass sie sich heftig am Werk Brechts entzündeten, dokumentiert ein Brief, den Benjamin 1935 an Adorno schrieb, der die größten Bedenken gegen den Einfluss des Dramatikers hegte. Brecht, so Benjamin beschwichtigend an Adorno, habe seine Arbeit nie Direktiven beschert, wohl aber Aporien. Benjamin geht es nicht darum aufzuzeigen, wie die Stellung des fortschrittlichen Autors im Produktionsprozess zu sein habe. Letzteres würde auf ein Inhalts- oder Gesinnungsmodell hinauslaufen, das lediglich die normative Ästhetik der aristotelischen Dramaturgie durch die der epischen ablösen würde. Genau dagegen hatte Benjamin polemisiert. Die einzige Forderung, die er erhebt, lautet, die Forderung nachzudenken, seine Stellung im Produktionsprozess sich zu überlegen. Dieses Nachdenken ist ein kritisches, wo es die falsche Totalität Publikum zersetzt, um den Parteiungen Raum zu geben. Genau darin werden die Zuschauer und der Leser Mitwirkende. Ich komme zurück auf das Geschehen beim Kongress der antifaschistischen Schriftsteller zur Rettung der Kultur 1935. Die Äußerung von Alexander Abusch, Revolutionen hätten nicht spontan zu sein, ist seinerseits spontan im Bewusstsein des vermeintlich sicheren Wissens darüber getan, wie Gesellschaft, Realität und Revolution funktionieren. Darin gibt sie ihren dogmatischen, ja totalitären Charakter zu erkennen. Andererseits jedoch, jenseits der performativen Wirkung der Aussage, wird er etwas Zweites berührt. Ein Vortrag, der das spontane Absingen der Internationale bewirkt, ist mitnichten das Ergebnis einer kritischen Intervention, wie sie von Benjamin am Beispiel des epischen Dramatikers beschrieben wird. Zitat Benjamin: Er sieht es weniger darauf ab, das Publikum mit Gefühlen und seien es auch die des Aufruhrs zu erfüllen, als es auf nachhaltige Art durch Denken den Zuständen zu entfremden, in denen es lebt. Zitat Ende. So ließe sich der Hinweis des Parteifunktionärs auf die wenig willkommene spontane Geste durchaus im Sinne des fortschrittlichen Autors als Produzenten und seiner potenziell nicht abschließbaren Kritik, wie sie sich erst dem Denken erschließt, verteidigen. Schluss. Walter Benjamin versteht die Rolle des Intellektuellen durchaus im Sinn der damit angesprochenen Theatermetapher. So wie der epische Schauspieler spielt und sein Spielen gleichzeitig zeigt, so besteht auch die kritische Haltung des Intellektuellen in einer doppelten Maßnahme zur Sicherstellung der Distanzierung vom Gegenstand. Im Schreiben des revolutionären Autors fallen Zeigen und Gezeigtes auseinander, und zwar so, dass der Lesende zum Mitwirkenden wird, der Zuhörende. Ihm erschließt sich ein Text mit literarischer Tendenz als ein Organisierender, der jede Partei zersetzend aus ihrer Konkursmasse Parteiungen über seine Auslegung erzeugt. So wie der Blick des epischen Dramatikers verfremdet, tut es auch der des Kritikers, der des revolutionären Autors, des Autors als Produzenten ist. In diesem Sinne dürfte Benjamins Satz gegen Brecht zu verstehen sein, dass der Begriff der revolutionären Intelligenz an sich schon ein Konterrevolutionärer sei. Benjamins Antifaschismus ist immer auch ein Antitotalitarismus gegen jegliche Form des Dogmatismus. Der Autor wird als Ingenieur gedacht, der die Vergesellschaftung der geistigen Produktionsmittel voranbringt. Er arbeitet als Techniker, als Spezialist an der Umfunktionierung der Formen und im Namen einer Revolution, deren genaue Inhalte er nicht kennt. Je vollkommener er seine Aktivität auf diese Aufgabe auszurichten vermag, desto richtiger die Tendenz, desto höher notwendigerweise auch die technische Qualität seiner Arbeit. Dass der Intellektuelle darüber zum Verräter an seiner Ursprungsklasse wird, der Bourgeoisie, bezahlt er mit einer Strafe, die Einsamkeit heißt. Einsamkeit ist seine Armut, die paradox genug gleichwohl auch sein Kapital darstellt. Zitat: Es handelt sich aber darum, die Erkenntnis, wie arm der Schriftsteller ist und wie arm er zu sein hat, um von vorn beginnen zu können. Zitat Ende. Postskriptum. 2004 hat Boris Buden, der kroatische in Berlin lebende Philosoph, der wie kaum ein anderer die Signaturen der postkommunistischen Gesellschaft erforscht, einen Text veröffentlicht mit dem Titel Benjamins, der Autor als Produzent, eine Relektüre im postkommunistischen Osten. Darin macht er folgenden Gedanken geltend. Kann es eine Antwort auf die Frage geben, welche Position ein Kunstwerk in den Produktionsverhältnissen unserer Zeit einnimmt, wenn die Frage nicht mehr zur Verfügung steht? Soll heißen, Zitat, können wir heute dieselbe Frage, wie Benjamin stellt, wiederholen? Haben wir heute etwas wie die kritische Methode des dialektischen Materialismus zur Verfügung für unsere Reflexion? Die Antwort lautet, alles noch Buden, glücklicherweise nein. Denn diese Frage ist heute in sich zu einer Antwort ohne ihre eigentliche Frage geworden. Es ist die allgemeine Frage nach den materiellen Bedingungen künstlerischer Produktion, die unter den gegebenen ideologischen Bedingungen ihre gesamte Bedeutung eingebüßt hat. Zitat Ende. Damit wird von Boris Buden, der für einen Linken schmerzlicher Aspekt berührt, dass wir heute in einem historischen Raum leben, der jeglichen explizit politischen Bezug zu linken Erfahrungen abgeschnitten hat. Ein solcher Bezug aber war es, in dem Benjamin arbeitete und dachte. Benjamin benutzt, Zitat Buden, reflexive Methoden wie den dialektischen Materialismus, die nicht nur Möglichkeiten kritischer Philosophie oder intellektueller Kritik sind, sondern damals funktionierende Instrumente, um nicht Waffen zu sagen, einer wirklichen, zu seiner Zeit sehr starken internationalen politischen Bewegung unter einer existierenden sozialen Organisation und Institution, nämlich des sowjetischen Staates. Zitat Ende. Der Text Benjamins wäre demnach auf gewisse Weise referenzlos geworden. Und so schließt Buden seinen Text mit einem Appell, der selbst leer bleiben muss. Zitat: Es gibt deshalb keine neuen Antworten auf Benjamins alte Fragen. Was wir stattdessen brauchen, sind neue Fragen, hervorgerufen von seiner alten Antwort. Zitat Ende. Mit dieser Frage nach den Fragen schließen auch meine Ausführungen, die notabene mit einem Fragezeichen enden müssen. Vielen Dank.